Pilgerstreifzüge. Fragmente aus Politik und Kultur auf Radio Lotte Weimar. Und überall, wo Geld gestohlen werden konnte, haben wir dann Geld gestohlen. Wir haben zum Beispiel sind in die Häuser gegangen, der Reichen, und haben auf den Treppen, weißt du, die Teppiche, ja, diese mit so Messingstangen fest. Mit Messingstangen, ja, da haben wir alle Messingstangen rausgezogen, ja, und dann die Messingstangen verkauft. Da haben wir festgestellt, dass es meistens Schwindel ist, dass es gar kein Messing ist, sondern nur Bogenmessing ist. Aber manche waren Messing, ja. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Lotte, von Radio Korax und vom FSK, zum Eingang hörtet ihr eben eine Originalaufnahme aus einem Interview mit dem Linkskommunisten Paul Mattig. In der kommenden Stunde wird es um eben diesen Abenteurer, Dissidenten in der Arbeiterbewegung und Kritiker des Kapitalismus gehen. Und ich begrüße euch mit einem passenden Einstiegslied, nämlich mit dem Lied Häuser der Reichen von Pasco. Wie läuft das jetzt? Ganz einfach, wir gehen rein, holen uns, was wir wollen und gehen wieder raus. Die Tür fällt in ihr Schloss und jetzt schnell die Riegel vor. Alarmanlage und doch, was macht das Eingangstor? Was so geschlossen ist, wird heute Nacht zu sagen, das ist alles Teil des Plans. Heute zieht und Häuser der Weichen, ganz egal was auch passiert. Denn die Bilder bleiben die gleichen, falsch, frank doch ungeniert. Und sie zieht und Häuser der Weichen, das macht jede Menge Sinn. Es fängt ganz leise an, ihr sperrt ab, doch sie sind drin. Ein Polizist steht in der Ecke, heute macht es er allein. Verschmerzen Wände und Decke, niemand braucht ein Pflasterstein. Was nun noch ist, wird jetzt offen bleiben. Alles Teil des verdammten Plans. Heute sind sie zum Häuser der Weichen, ganz egal was auch passiert. Denn die Bilder bleiben die gleichen, völlig krank doch ungeniert. Und sie ziehen zum Häuser der Weichen, das macht jede Menge Sinn. Es fängt ganz leise an, ihr sperrt ab, doch sie sind drin. Paul Mattig, der von 1904 bis 1981 gelebt hat, ist schon früh zur Arbeiterjugendbewegung gestoßen und hat sich dann als Rätekommunist der KAPD angeschlossen, die sich 1920 als Partei links von der KPD gegründet hatte. Zudem stand er der AAUE, der Allgemeinen Arbeiterunion Einheitsorganisation, nahe, und als er 1926 in die USA emigrierte, organisierte er sich dort in der Arbeitslosenbewegung und wurde Mitglied der Industrial Workers of the World, den Wobblies. Paul Mattig, der selbst aus einer Arbeiterfamilie kam, hat sich eigenständig Marx und zahlreiche andere Schriften angeeignet und war in seinen Texten ein radikaler Kritiker der Klassengesellschaft. Gleichzeitig war er immer an Organisierungsversuchen beteiligt, bewegte sich immer im Arbeitermilieu, war kein freischwebender Intellektueller. Sein Leben ist geprägt von Wagnissen und Abenteuern, und so trägt auch ein Buch über Mattig, das bereits vor 2 Jahren im Unrast Verlag erschienen ist, den Titel »Die Revolution war für mich ein großes Abenteuer«. Dieses Buch enthält ein ausführliches Gespräch mit Paul Mattig, das 1976 in Vermont geführt wurde. Ein Gespräch, in dem Mattig zum größten Teil Betrachtungen über sein Leben anstellt.

dass sie außerstande waren, überhaupt nach ihrem Revolver zu greifen. Sie standen so wie in einer Sardinenbüchse. Jeder Polizist war isoliert zwischen den Menschen. Und so machten sie nur freundliche Gesichter und sonst gar nichts, obwohl Straßenbahnen umgeworfen und Autos angesteckt wurden. Es ging natürlich nicht alles so glimpflich. Bei der nächsten Demonstration hat die Polizei ihre Lehren daraus gezogen und niemand mehr in die Straßen gestellt, sondern Maschinengewehre auf die Hausdächer gepackt. Soweit Christoph Plutte mit der Vorstellung eines Buches über den deutschen Rätekommunisten Paul Mattig. Falls ihr neugierig geworden seid, das Buch Die Revolution war für mich ein großes Abenteuer, in dem ein ausführliches Gespräch mit Paul Mattig zu lesen ist, ist 2013 im Unrast Verlag erschienen. Texte von Paul Mattig findet ihr auch online im Marxists Internet Archive unter www.marxists.org. Marxists.org. Dort müsst ihr das deutschsprachige Archiv auswählen und findet in der Autorenliste auch den Namen Paul Mattig. Ihr hörtet eine Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge. Wutpilger Streifzüge ist auf Radio Lotte in Weimar an jedem ersten und dritten Donnerstag im Monat zu hören, und zwar von 21 bis 22 Uhr. Bei Radio Korax und beim FSK sind die Sendetermine den jeweiligen Programmheften zu entnehmen. Damit verabschiedet sich von euch bis zum nächsten Mal Lukas Hohlfeld. Spielen die Filme von neun. Am Morgen reißen die Schläge aus deinen wildesten Träumen. Die Kirche läutet den Sündern, du hast das Frühstück gedeckt. Ein Kaffee, vier Zigaretten und dazu süßes Gebäck. Du siehst zum Himmel und denkst, die Erde zieht ihre Bahn. Gestern die Grippe in Spanien, tut morgen Krieg im Iran. In China essen sie Hunde, im Handy summt der Alarm. Die Sonne lacht, doch im Schacht steht schon die Untergrundbahn. All diese müden Visagen irren umher. Du könntest jeden hier töten und niemand würde sich wehren. Der eine starrt in die Leere, der andere redet im Schlaf. Im Bahnhof gibt es Gerangel vor dem Kaffeeautomaten. War das denn wirklich schon alles? Ist dieses Leben nur Fügung und alle Würfe gefallen? War das denn wirklich schon alles? Ist diese Welt wie ein Käfig und nur die Vögel sind? War das denn wirklich schon alles? Ist dieses Leben nur Fügung und alle Würfe gefallen? War das denn wirklich schon alles? Ist diese Welt wie ein Käfig und nur die Vögel sind? Der Abend dämmert, dir rinnt der Schweiß von der Stirn. Deine Maschine ist müde, es wird Zeit, um zu gehen. Der Zeiger kitzelt die Sieben, im Handy summt der Alarm. Die Sonne lacht, doch im Schacht wartet die Untergrundbahn. Die gleichen müden Visagen, dieselben steinernden Mienen. Doch in den Scheiben der Bahn bin